Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer, 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Mitraten, wie immer, ausdrücklich erwünscht. Und hier geht's auch schon los mit Hinweis Nummer 1. Ich kam am 19. Februar 1962 in Havanna zur Welt, migrierte jedoch danach ziemlich schnell mit meinen Eltern in die USA. Enrico Iglesias. Nein. Jetzt wollte ich Dominik's Witz klauen und fragen, Kurt Cobain. Der Klassiker, aber nicht Kurt Cobain. Vielleicht hilft euch aber weiter Hinweis Nummer 2. Zunächst studierte ich Flugzeugbau, musste das Ganze aber beenden. Das liebe Geld ging mir aus. Flugzeugbau. Der Herr Boeing. Boeing. Ich glaub, ist ja nicht so. There's no such thing as a Mr. Boeing. Ach doch, komm, der ist bestimmt Enrique Boeing. Nein, leider nein. Vielleicht aber kommt ihr drauf mit Hinweis Nummer 3. Join the Army, dachte ich mir, und diente Mitte der 1980er Jahre auch einige Zeit in Deutschland. Er diente in Deutschland, aber nicht für Deutschland. Korrekt. Das ist ein Ami wahrscheinlich dann. Der gemeine Amerikaner hat ja... Ich dachte, es wäre Kubaner. Achso, haben wir das schon gesagt gerade? Hat er nicht so viel... Hat er nicht so viel übrig für Kubaner. Okay. Tja, keine Ahnung. Vielleicht hilft euch ja Hinweis Nummer 4 weiter. Nach meiner Zeit in der Army arbeitete ich als Versicherungsagent und an der Frankfurter Börse. Ja. Oh Gott. Hört ihr auch diese Geräusche? Als Versicherungsagent und an der Frankfurter was? Börse vermutlich. Korrekt. Adolf Hitler. In den 1980er Jahren, ich glaube nicht. Und er ist schon tot. Der ist 62 geboren und ist aber jetzt schon gestorben. Korrekt. Dann ist er nicht sehr alt geworden. Das ist ziemlich richtig. Sehr schön, nie. Danke, Dominik, ich weiß. Hinweis. Ja, nee, weiter, bitte. 5. Der Drill der Army prägte mich und mein Schaffen und Wirken. Captain Jack. Korrekt, es ist Captain Jack, alias Frankie G. Richtig. Was? Was? Du willst mich doch verarschen. Oh Gott. A blast from the past. Korrekt. Und hier noch die weiteren 6 Fakten über ihn. Entschuldigung, jetzt sitzt natürlich noch 5. Punkt 6. Oh, ich zeugte im Laufe meines Lebens 5 Kinder. Hinweis Nummer 7. Unter bürgerlichem Namen war ich als Frankie G. bekannt. 8. Mit Freunden gründete ich eine Band mit dem Namen Westside und veröffentlichte eine Platte namens Oh Well. Ein Flop. Oh, wer hätte es gedacht? Ja. Hinweis Nummer 9. 8 Jahre nach der Gründung meiner erfolgreichen Band gab es ein Comeback, doch schon 2 Jahre später beendete mein Tod ein sonst fröhliches 10-jähriges Bühnenjubiläum. Ich wusste überhaupt nicht, dass der tot ist. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, dass er eine Band hatte. Ja doch, das hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, aber das habe ich schon mal gehört, dass der irgendwie mit Westside unterwegs war. Aber dass der an der Börse unterwegs war. Und, ja. Krass. Hinweis Nummer 10. Ich verkaufte knapp 20 Millionen Tonträger und wurde durch meine sehr spezielle Art zu singen, / zu rappen, bekannt. Okay, Sklavenhandel also auch noch. Ich verstehe. Sklavenhandel? Tonträger. Ah. Ton? Mhm. Ja, okay. Mhm. Können wir den rausschneiden? Nein. Und Hinweis Nummer 11, wie sich's gehört, mit dem Drill-Instructor-Style mischte ich in den 90er Jahren die deutsche Dance-Szene auf. Meine erste Hit-Single heißt wie meine Band, wie auch ich oft genannt werde. Und die Antwort wäre eben gewesen, wie ihr schon gesagt habt, Captain Jack. Ey, das wäre jetzt so traurig, ne? Also ich möchte betonen, dass ich das nicht gesagt habe. Ja, das wäre jetzt so traurig, wenn diese Folge für immer verloren wäre, weil unsere Studio-Link-Aufnahme an der Stelle irgendwie versagt. Einmal, wenn ich eins wirklich, wirklich ernsthaft löse, ja, frühzeitig im Spiel. Na, mal schauen, ob die Folge in der Form rauskommt. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Unglaubliche Art und Weise. Aber hallo. Also ich nicht. Das muss auch mal sein, Dominik. Das muss auch mal. Ja. Weißt du, wie ich mich immer fühle? Ja, standardmäßig. Sehr gut. Ja, dann, danke. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.